Die Zeitung-Redaktion fragte am 27. Juli einen Beitrag eines Militärkommentators unter der Überschrift, das gestern, heute und morgen von Songun Korea mit dem Sieg vom 27. Juli. Im Beitrag verwies der Kommentator darauf, dass die USA und ihre südkoreanischen Marionetten die lächerlichen Phasen inszenieren, um den Siegesmythos unserer Armee und unseres Volkes im vergangenen Koreakrieg zu verneinen und ihre Niederlage als Sieg zu propagieren. Durch die Untertiteln erstens der ewige Siegesmythos im Krieg, Konfrontation zwischen Gewehr und Atombombe, zweitens die Wunder der Geschichte, Änderung der Konfrontationsstruktur zwischen der DVRK und den USA und drittens der zweite 27. Juli, der endgültige Untergang der USA, entlarvte der Autor eingehend, wer der Sieger und der Verlierer ist. Während der 27. Juli in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Unterzeichnungsort des Waffenstillstandsabkommens mit der Fläche von 980 Quadratmeter in Panmunjom als Beweis der Geschichte über den Sieg und die Niederlage im Krieg hinterlassen habe, würde der 2. 27. Juli, den unsere Armee und unser Volk beim letzten Heiligen Krieg gegen die USA begehen würde, das ganze Territorium der USA mit der Fläche von 9.383.123 Quadratkilometer zu einem Museum verwandeln, das den ewigen Sieger und Besiegten bei der koreanisch-amerikanischen Konfrontation zeigen würde. Der einzige Ausweg der USA für ihre Existenz sei einzig und allein die Zurücknahme ihrer anachronistischen feindseligen Koreapolitik und die schnellste Entschuldigung bei unserer Armee und unserem Volk.